Aufgabe 4.3 B1 Mitarbeiter der Firmen BASF, Kessel und Jack Wolfskin sprechen über ihre Firmen. Notieren Sie die Branche, den Umsatz und die Mitarbeiterzahl. Dialog 1. In welcher Branche ist die Firma BASF tätig? BASF ist das führende Chemieunternehmen der Welt. Wir produzieren unter anderem Chemikalien, Chemiefasern, Produkte aus Öl und Gas sowie Pflanzenschutzmittel und Pharmazeutika. Und wie viel beträgt Ihr Umsatz? BASF erzielte 2008 einen Umsatz von mehr als 62 Milliarden Euro. Die BASF ist börsennotiert in Frankfurt, London und Zürich. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihre Firma? Wir beschäftigen weltweit ungefähr 97.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dialog 2. Was für eine Firma ist Kessel? Kessel Auto Electric ist eine Firma, die Elemente für die Kraftfahrzeugindustrie herstellt. Und wie groß ist die Firma? Unser Umsatz liegt zwischen 900.000 und 1 Million Euro und wir haben 27 Angestellte. Dialog 3. In welcher Branche ist Jack Wolfskin tätig? Wir produzieren seit 1981 erfolgreich Funktionskleidung, Ausrüstung und Schuhe für Outdoor-Aktivitäten, für Reise und Freizeit. Mit unserer Ausrüstung können Sie sich jederzeit draußen zu Hause fühlen. Das ist unser Motto. Und wie hoch ist Ihr Umsatz? Deutschland ist immer noch der größte Markt für unsere Produkte. Aber wir sind in den letzten Jahren auch in Europa gewachsen. Besonders in Österreich, Italien und den Benelux-Staaten. 2009 haben wir einen Umsatz von rund 251 Millionen Euro erzielt. Und wie viele Personen beschäftigen Sie? Wir haben ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.